Für Korn ist das eine historische Sache. Dann geht er mit dem Schrein, geht er dann hier durch die Straße am Dom raus und hier im anschließenden Viertel. Das ist schon klasse, das ist schon schön. Das ist sehenswert. Da könnt ihr doch mit dem Monstransen an der Reise links die Lüge damit sehen. In der alten Rheinmetropole Köln hat das Fronleichnamsfest mit seiner Prozession eine alte Tradition. Nicht verwunderlich. Es waren die Kölner, genauer gesagt das Kapitel an der Stiftskirche von St. Gerion, das erstmals einen Umzug zu Ehren des eucharistischen Brotes veranstaltete, lange bevor dieser Brauch sich in der abendländischen Kirche durchsetzte. Außer in Köln, das noch in der Mülheimer Gottestracht eine Sonderform der Fronleichnamsprozession kennt, entwickelt sich die Prozession aus sehr unterschiedlichen und hier nicht weiter vorzustellenden Gründen erst sehr spät. Und sie war zunächst dann auch nur das Vorrecht der Kathedralkirche oder der ältesten Pfarrkirche. Ihr unmittelbares Vorbild ist die Prozession in der Liturgie des Gründonnerstags, mit der die eucharistischen Gaben vom Hauptaltar zu einem der Seitenaltäre in der Kirche getragen wurden. Und in dieser Form, als Umgang in der Kirche, scheint sie erstmals überhaupt um 1277 und zwar in Köln gehalten worden zu sein. Rom interessiert sich dann erst spät für die neue Form der Prozession in Verbindung mit dem Fronleichnamsfest. 1614 erlässt die römische Kirchenverwaltung erste und auch nur ganz einfache Bestimmungen für den Ablauf der Prozession. Sie habe in einem ununterbrochenen Umgang mit abschließendem sakramentalen Segen in der Kirche stattzufinden. Doch schon bald drängt es die Menschen ins Freie mit ihrer Prozession. Die Folge ist, sie löst sich in ihrem Sinn von der Eucharistiefeier, wandelt sich zur großen, selbstständigen Bittprozession, in der man das eucharistische Brot zunächst noch verhüllt, dann aber unverhüllt in einer Monstranz mitführt. Spätestens jetzt ist aus dem äußeren Bild der Prozession der letzte Hinweis auf den Mahlcharakter der Eucharistie verschwunden. In der gegenreformatorischen Zeit wird die Prozession dann zum prächtigen Demonstrationszug für das katholische Bekenntnis und gegen die Reformation. Jubelnder Triumph über die in den Augen der katholischen Kirche eucharistischen Heretiker war die Losung. Schon die Waldenser und Taboriten hatten die öffentliche Verehrung des konsekrierten Brotes als Abkehr von der alten apostolischen Lehre kritisiert. Und Martin Luther nannte 1523 den Fronleichnamstag gar das schädlichste Fest des Jahres. Er erklärte, man solle die Prozession am Fronleichnamstag abschaffen. Calvin sprach von Aberglauben, Superstitio, und Chemnitz von Brotanbetung, die außerhalb des Genusses nicht gestattet sei. Das Konzil von Trient konterte, die siegreiche Wahrheit soll über die Lüge und die Ketzerei triumphieren. Und ein Kanon der Konzilsakten belegte jene zudem noch mit dem Kirchenbann, die zu behaupten wagten, die Eucharistie dürfe nicht umhergetragen und ausgesetzt werden, weil das Aberglaube sei. In seiner Eucharistie-Enzyklika Mysterium Fidei hat Papst Paul VI. Die Fronleichnamsprozession nachdrücklich gegen Kritik verteidigt, obwohl für die Kirchenverwaltung diese Prozession stets nur ein Pium Exercitium, eine außerliturgische fromme Übung gewesen ist. Der Papst hatte wohl die Sorge, dass vor allem die wachsende Abneigung gegen die Prozession bei Katholiken einhergehe mit einem nicht mehr ungebrochenen Glauben an die wirkliche eucharistische Gegenwart Gottes.